Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 5. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind zurück und gehen weiter im Philipperbrief in der Passion-Übersetzung. Gehen wir zu Vers 3. Ich möchte, dass mein lieber Freund und Bürdenträger bei der Lösung dieses Problems hilft. Es ist sehr interessant, wie Paulus die Menschen anspricht, mit denen er arbeitet. Er bezeichnet sie immer wieder als Freunde, aber hier nennt er ihn einen Bürdenträger. Ich habe dieses Wort schon so oft in christlichen Kreisen gehört, aber in der Regel nicht so, wie es eigentlich verwendet werden sollte. Überleg mal. Paulus betrachtete seinen Freund als jemanden, der mit ihm unterwegs ist und Jesus gemeinsam dient. Aber sie tragen auch zusammen die Last. Wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, sollte das Leben als Christ immer so aussehen. Wir lernen, unsere eigene Last zu tragen, aber gleichzeitig lernen wir auch, die Last des anderen zu tragen. Galater 6 beschreibt es sehr deutlich. Es gibt Bürden, die du selber tragen musst. Es sind die alltäglichen Belastungen, die wir alle tragen müssen. Aber dann gibt es auch Lasten, die für uns zu schwer zu tragen sind, und diese Lasten tragen wir füreinander. Offensichtlich hatte Paulus ein klares Verständnis, dass dieser Bruder im Herrn bereit war, Lasten zu tragen. Überleg mal, wie viele christliche Geschwister hast du, die von ganzem Herzen und aus freien Stücken Bürdenträger sind? So viele Christen laufen davon, wenn die Last schwer wird. Aber ein Merkmal einer wahren Gemeinde ist, wenn wir lernen, die Last des anderen zu tragen. Ich habe eine zweite Frage. Bist du jemand, der bereit ist, die Lasten deiner Brüder und Schwestern zu tragen? Denk darüber nach. Jesus hat uns das Dienen gezeigt und uns gelehrt, dass wir einander lieben, uns umeinander kümmern und die Last des anderen tragen sollen. Paulus wusste, dass er diesem Freund vertrauen konnte. Er gab nicht einfach einen Befehl als apostolische Autorität, die sagte, tu dies. Doch bevor er ihn um Hilfe bittet, nennt er ihn so, wer er wirklich ist. Worum bittet er ihn um Hilfe? Bei der Lösung dieses Problems zu helfen. Als Diener von Jesus habe ich eine Sache gelernt, die sehr kraftvoll und doch sehr traurig ist. Eine der größten Gefahren ist es, mit ungelösten Angelegenheiten zu leben. In unserem Dienst akzeptiere ich das nicht. Wenn ich sehe, dass es ungelöste Dinge gibt, werde ich nicht einfach so weitermachen wie bisher. Erst letzte Woche hatten wir so eine Situation. Zu einem Mitarbeiter musste ich sagen, wenn du das nicht löst, muss ich eingreifen und dafür sorgen, dass das Problem gelöst wird. Es ging um einen Konflikt zwischen zwei Angestellten. Kannst du dir vorstellen, dass Angestellte im christlichen Dienst Differenzen haben? Man sollte meinen, dass das nicht passieren sollte, aber es kommt doch vor. Ich sagte zu diesem Mitarbeiter, ich gebe dir 5 Tage Zeit. Wenn du das Problem nicht gelöst hast, werde ich dafür sorgen, dass es geregelt wird. Die beiden sprachen miteinander, sie baten um Vergebung, es war perfekt gelöst. Warum bestehe ich darauf, so zu leben? Ich habe es von Paulus gelernt. Paulus sagte, bitte hilf mir, dieses Problem zu lösen. Es gab zwei Schwestern, die nicht miteinander auskamen, und das musste geklärt werden. Weil ich lernte, das Herz zu verstehen, habe ich Folgendes gelernt. Ein ungelöstes Problem wird in der Vorstellung deines Herzens, nicht in der Realität, In der Vorstellung deines Herzens wird es immer größer und größer. Was passiert also? Ist es ein kleines Problem? So löse es. Lebe in Frieden und Wiederherstellung und alles ist bestens. Aber wenn du es nicht löst, hast du nun ein gekränktes Herz, das ein Filter ist. Alles, was die andere Person jetzt tut, wird ohnehin schon verzerrt aussehen. Jetzt wird es schlimmer, manchmal sogar täglich. Und dann kommt der Moment, in dem wir die Dinge nicht mehr lösen können, und dann explodiert alles. Das will ich nicht. Ich bestehe immer darauf, dass Probleme gelöst werden. So machen wir es im Reich Gottes. Morgen werden wir mehr über dieses Thema sprechen.